Erster, ein Mensch ist glücklich. Gott vergibt seine Fehler. Zweiter, ein Mensch ist froh. Jahwe sagt, du bist nicht schuld. Dritter, ich habe nicht gesprochen. Mein Körper war sehr schwach. Vierter, deine Hand war schwer auf mir. Ich hatte keine Kraft. Fünfter, ich habe dir meine Fehler gesagt. Du hast mir vergeben. Sechster, gute Menschen sollen zu dir beten. Du hilfst bei Gefahr. Siebter, du schützt mich. Du hilfst mir in der Not. Achter, ich zeige dir den Weg. Ich passe auf dich auf. Neunter, seid nicht wie Pferde. Sie verstehen nichts. Man muss sie führen. Zehnter, böse Menschen haben Probleme. Jahwe ist gut zu seinen Freunden. Elfter, freut euch über Jahwe. Alle guten Menschen sollen laut singen.